Good morning. Thank you for coming today. Guten Morgen. Danke, dass ihr da seid. Last Wednesday at the Theophostic Seminar. Auch letzte Woche beim Theophostischen Seminar. Tim Smith did this fabulous message on forgiveness. War diese fantastische Botschaft über Vergebung. And I thought the church has to hear this message. Und ich habe mir gedacht, die Gemeinde braucht diese Botschaft und sollte sie hören. It's such a wonderful, healing, objective, biblical. Und es ist eine tolle Botschaft der Heilung, des Vergebens, sehr biblisch. I thought that Tim would share it this morning. Und ich habe den Tim gebeten, ob er nicht heute zu uns sprechen könnte. So Father, bless this time as Tim comes up. Also Vater, wir bitten dich, dass du diese Zeit segnest. Speak to our hearts in Jesus' name. Sprich du zu unseren Herzen. Amen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Good morning. Guten Morgen. It's good to see you. Schön euch zu sehen. I'd also like to begin with prayer, if we can. Und ich möchte auch gern mit einem Gebet beginnen, wenn das möglich ist. Father, I thank you that you are God. Vater, ich danke dir, dass du Gott bist. And that each of our days is written in your book. Und dass jeder einzelne unserer Tage in deinem Buch aufgeschrieben ist. I thank you that we make our plans, but you are the one who rules the universe. Und ich danke dir, Herr, dass wir planen dürfen, aber du derjenige bist, der das Universum regiert. And because of that, I just want to submit what I talk about today to you. Und deswegen möchte ich das, was ich sagen möchte, dir unterordnen. Because I really believe that you have a message for us. Weil ich wirklich fest daran glaube, dass du eine Botschaft für uns hast. And it may or not be what I plan, but I thank you, Lord, that you are here. Und es kann sein, dass es das ist, was ich sagen möchte, oder auch nicht, aber ich danke dir, Herr, dass du anwesend bist. We welcome you here. We ask that your spirit would be alive and working in our hearts. Wir heißen dich willkommen, Herr. Wir laden dich ein. Wir bitten deinen Heiligen Geist zu wirken und in unseren Herzen lebendig zu sein. We trust you. Wir vertrauen auf dich. Speak to us this morning. Sprich du zu uns heute Morgen. Amen. Amen. I know that God has something to say to you this morning. Ich weiß, dass Gott dir etwas zu sagen hat heute Morgen. I don't usually speak this with such confidence, but I believe that each of us this morning is here because God wants you here and he wants us to hear something from him. Und ich spreche das normalerweise nicht mit einer solchen Selbstsicherheit aus, aber ich bin mir sicher, dass du heute Morgen hier bist, um etwas zu empfangen und aus einem ganz bestimmten Grund auch hier bist. Until an hour ago I had no plans to be here this morning. Bis vor einer Stunde hatte ich eigentlich keine Ambitionen hier zu sein. In fact, a few months ago Deanna said to me, my wife Deanna who's over there. Also eigentlich erst ein paar Monaten hat Diana, meine Frau, zu mir gesagt, if you have a choice of who to meet, me or Deanna, pick Deanna because she is so incredible. Also wenn du eine Wahl hast, eine von uns beiden kennenzulernen, dann wähle bitte meine Frau, weil sie ist wirklich eine unglaubliche Frau. That's what I chose anyway. Ich habe sie zumindest auserwählt. Ja. So at 9:30 this morning, Mary called me and said, "Hey, would you like to speak this morning?" Also heute 9:30 hat mich die Mary angerufen und gefragt, ob ich gerne sprechen möchte heute. And I said, "Actually, not really." Und ich habe gesagt, nicht wirklich. We had planned to go down and kind of watch some of the Vienna Marathon, have kind of an enjoyable family day. Wir haben eigentlich vorgehabt, in die Stadt zu gehen und eher da den Wien-Marathon anzuschauen und einen Familientag einzuplanen. And a couple of months ago, Deanna had actually said to me, "Hey, I'd really love to run in the Vienna Marathon." Und vor ein paar Monaten hat Deanna noch gesagt, ich würde wirklich gerne bei diesem Wien-Marathon mitmachen. And you know, we're busy and I wasn't sure and I said, "Well, just pray about it and see what God says." Wir waren sehr beschäftigt und wir haben gesagt, na ja, beten wir einfach darüber, schauen wir mal, was Gott dazu sagt. And God said, "No, you shouldn't run in the marathon." Und Gott hat uns gesagt, nein, ihr sollt nicht im Marathon mitlaufen. So we thought, "Okay, well that's fine. We'll just go and enjoy the day and watch." Und dann haben wir gesagt, okay, ist auch gut, dann genießen wir den Tag halt anders und schauen einfach nur zu. And then Mary called me this morning. Und dann hat mich die Mary heute Morgen angerufen. And I said, the thing she said is, just pray about it and let me know. Was sie mir gesagt hat, ist einfach, bete einfach jetzt noch darüber und lass mich wissen. I hate that. Und ich hasse das, wenn jemand das sagt. I prayed about it. God said. Und ich habe darüber gebetet. God said, "Speak to the people this morning." Und Gott hat mir gesagt, okay, sprich zu den Menschen heute. So for those reasons, I think God has especially put us here in this place because He wants to speak to us. Und aus diesen Gründen glaube ich eben, dass Gott mich heute hierher gestellt hat, weil Gott etwas sagen möchte. And I know that it's not about me because I really am, you know, I had time to shower and drive here, and that's about it. Und ich weiß, dass es jetzt sicher nicht an mir liegt, denn ich hatte gerade genug Zeit, um zu duschen und hierher zu kommen. But Rob asked me to speak about the topic that we spoke about last Wednesday. Aber Rob hat mich gebeten, eben über das Thema zu sprechen, das schon letzten Mittwoch behandelt wurde im Seminar. So I'm going to begin with a story, one of the stories of my life. Und so möchte ich auch heute mit einer Geschichte beginnen, mit einer Geschichte aus meinem Leben. It was August 8th, 1998. Und es war am 8. August 1998. And Deanna and I, it was a Saturday night, and we were at home watching a video. Und Deanna und ich, wir waren zu Hause, haben uns ein Video angeschaut. Das war ein Samstagabend. And in the middle of the video, the phone rang. Und in der Mitte des Filmes läutete das Telefon. And our friend Roy King was calling, and normally we don't answer the phone when we're watching videos. It's very important to us to sit there and watch the video. Und unser Freund Ron King hat angerufen. Normalerweise gehen wir gar nicht ans Telefon, weil uns das sehr wichtig ist, nebeneinander zu sitzen und einen Film anzuschauen. I don't believe in being a slave to the phone. Also ich glaube nicht, dass ich ein Sklave des Telefons sein muss. But we did answer it. Aber wir haben abgehoben. And Roy said. Und Roy hat gesagt. Joel was murdered today. Joel wurde heute ermordet. And that was just such a shock because Joel was our friend. Und das war ein echter Schock für uns, weil Joel ein enger Freund von uns war. He was the music minister at our church. Er war der Lobpreisleiter in unserer Gemeinde. He was really a unique guy, a great guy. Und war wirklich ein einzigartiger Mann, ein großartiger Mann. He had this taxi cab that had like 7 rows of seats in it. It was like a limousine taxi. Er hatte diese Taxi-Limousine mit 7 Sitzreihen. And he would take us and a bunch of youth and we'd just drive around places in town. It was fun. Er hat uns und viele Jugendliche mal mitgenommen und wir sind dann an verschiedene Orte in die Stadt gefahren und es war echt großartig die Zeit. And about a month before I got that phone call, he had gotten married. Und circa also einen Monat bevor diesem Anruf heiratete er. And he married a wonderful woman, Catherine. And hat eine wunderbare Frau geheiratet, Catherine. He had had a small house in the city, and she also had a house. Und er hatte ein kleines Haus in der Stadt gehabt, und er hatte ebenfalls, sie hatte auch ein kleines Haus besessen. And so when they got married, they moved into her house, and he rented his house out to a family. Und als sie heirateten, zog er bei ihr ein und hat sein Haus vermietet. And it was a real convoluted thing, but by the time we figured out the story, what had happened was he had come over to the house he was renting to meet with this family. Und es war eine sehr komplexe Geschichte, aber wie wir dann rausgefunden haben, war es so, dass er zu seinem Haus fuhr, um sich mit den Mietern zu treffen. And apparently the wife of the family wanted to create a situation where she would set up her husband. She wanted to get rid of her husband and she wanted to get rid of her landlord at the same time. Und also es sah so aus, dass die Frau, also die Mieterin, ein Komplott geplant hat. Sie wollte nämlich ihren Mann loswerden und den Vermieter auch. So she set up a situation where her landlord would be murdered and her husband would be blamed for it. Und so hat sie diese Situation mehr oder weniger herbeigeführt, dass der Vermieter umgebracht werden würde und es so aussieht, als ob es ihr Mann gewesen wäre. And she recruited a young man named Terrence Wilder. Und sie hat einen jungen Mann dafür gefunden, sein Name ist Terrence Wilder. And so when my friend Joel and his friend Rod came to visit this family. Und als mein Freund Joel und sein Freund, der war auch mit, Rod, hinkam zum Haus. This lady was there, but Terrence Wilder was hiding in the bathroom. War diese Frau dort, aber dieser Terrence hat sich im Badezimmer versteckt. And he came out and attacked Rod and Joel and killed them. Und er ist rausgekommen aus dem Badezimmer und hat eben beide Rod und Joel umgebracht. And even now as I speak about it, I just it's just kind of overwhelming to me. Und selbst jetzt noch, wenn ich darüber spreche, ist es irgendwie echt überwältigend für mich. So I happened to be at that time working as a pastor in a prison for youth. Und zu der Zeit war ich gerade als Pastor tätig in einem Gefängnis, in einem Jugendgefängnis. And what that meant was that I could visit any youth that was in prison that I wanted to. I had a pass to do that. Und was das bedeutete, war, dass ich jeden Jugendlichen in diesem Gefängnis besuchen konnte. Also ich hatte eine Zutrittskarte. And it wasn't long before I felt like God was saying to me, you need to visit this Terrence Wilder who killed your friend. Hat nicht lang gedauert, bis Gott mir das so aufs Herz gelegt hat, ich muss diesen Terrence Wilder besuchen im Gefängnis. And so I did. Und so habe ich ihn besucht. And I have to tell you that I felt physically nauseated driving over to the prison. Und it was horrible. Mir war irgendwie schwindelig, mir war schlecht dabei auf dem Weg zum Gefängnis. Ich fühlte mich eigentlich furchtbar. And we went into there. A friend of mine came with me. We went in. We went down the really long hallway. Wir sind da so reingegangen. Ein Freund von mir war auch mit dabei und wir sind diesen langen Korridor entlang gegangen. Through several locked steel doors. Und mussten durch einige Sicherheitssperren durch, also Stahltüren, die verschlossen sind. So we're deep inside the prison where nobody can escape. Und wir waren also tief im Gefängnis drinnen, wo es kein Entkommen mehr gibt, ja. And I felt like I was in a different world. Und ich fühlte mich dort wirklich wie in einer anderen Welt. And we sat down in this room. Und wir haben uns in dieses Zimmer gesetzt. And they brought this young man out. Und sie haben diesen jungen Mann dann hereingebracht. And we explained to him who we were, that we were friends of Joel. Wir haben ihm dann erklärt, wer wir sind, dass wir Freunde von Joel sind. And he was just like, wow. Und er war echt überwältigt und konnte auch gar nichts sagen. I ended up visiting Terrence every week for almost 2 years after that. Und schlussendlich habe ich Terrence fast wöchentlich besucht, 2 Jahre lang. He made a profession of faith. He started going to church in the prison. Er hat ein Bekenntnis seines Glaubens abgelegt. Er begann im Gefängnis den Gottesdienst zu besuchen. And we talked about all kinds of things. Und wir haben über alles Mögliche miteinander geredet. And I learned many things from this experience. Und aus dieser Erfahrung habe ich viele Dinge lernen dürfen. But one of the biggest things I learned was the value of forgiveness. Aber eines der größten Dinge, die ich gelernt habe, ist der Wert der Vergebung. See, I had always read this statement by Jesus. Und ich hatte bisher immer nur diese Aussage Jesu gelesen, where he said, if you don't forgive your brother, my Father in heaven will not forgive you. Wo Jesus sagt, wenn du deinem Bruder nicht vergibst, wird mein Vater im Himmel dir nicht vergeben. And I thought, what are you talking about, Jesus? You don't know what you're talking about. Und ich habe mir immer gedacht, also ich verstehe das überhaupt nicht. Und Jesus, weißt du eigentlich, wovon du da sprichst? I mean, here the whole message of the gospel is salvation is a free gift. Es geht immer darum, dass die Errettung, dass Erlösung ein freies Geschenk ist. All you have to do is believe and receive and you will get this gift from Jesus, this salvation. Alles, was du tun musst, ist glauben und annehmen und du bekommst diese Gabe von Jesus. But here Jesus is saying, you know what? If you don't forgive your brother, your heavenly Father won't forgive you. Aber hier an dieser Stelle sagt Jesus, wenn du deinen Bruder nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben. And I was like, is this some kind of, you know, rule or work, something I have to do? Und ich habe mir gedacht, ist das jetzt doch so eine Art Regel oder so eine Art Werk, das ich tun muss, eine Vorbedingung? And it just always bothered me. Und das hat mich immer gestört, irgendwie diese Aussage. But through this experience I realized something. Aber durch diese Erfahrung wurde mir eines klar. I realized that perhaps Jesus wasn't giving us a new rule. Mir wurde klar, dass Jesus uns vielleicht hier nicht eine neue Regel gibt, but that he was just simply stating reality. Sondern dass er einfach die Realität, so wie sie ist, aussprach. Because I had a choice with Terrence Wilder. Denn ich hatte ja eine Wahlmöglichkeit mit Terrence Wilder. I could forgive him. Meine Wahl war, ich könnte ihm vergeben. Or I could not forgive him. Oder nicht vergeben. And I realized when I chose to forgive him, Und mir wurde klar, als ich mich dazu entschied, zu vergeben, that it was impossible for me not to forgive him. Dass es für mich eigentlich unmöglich war, ihm nicht zu vergeben. Because the forgiveness that I've received from Jesus is so incredible. Denn die Vergebung, die ich von Jesus empfangen habe, ist so unglaublich. How could it just experientially, it just made no sense to hold on to this unforgiveness toward Terence. Und so gesehen hat das irgendwie oder hätte das überhaupt keinen Sinn gemacht, an diesem Unvergeben gegenüber Terence festzuhalten. And I realized that the reality that Jesus is speaking of is that when somebody has experienced the forgiveness of God. Und mir wurde klar, dass an die Realität, von der Jesus sprach, dass wenn jemand die Vergebung durch Gott erlebt hat. It is not possible for them to not forgive others. Für so einen Menschen ist es unmöglich, anderen nicht zu vergeben. Now you have to understand what forgiveness is. Und man muss jetzt verstehen, was Vergebung ist. So that we're not talking about different things. So we'll talk about that later. Und damit wir nicht von verschiedenen Dingen sprechen, und darauf möchte ich noch zurückkommen, etwas später. But the truth that I experienced there was that Jesus was right. Aber die Wahrheit, die ich dort im Gefängnis erlebt habe, war, dass Jesus recht gehabt hat mit seiner Aussage. Those who have experienced his forgiveness cannot hold on to unforgiveness and bitterness. Die seine Vergebung erlebt haben, können nicht an einem Unvergeben festhalten. So if I were to hold on to bitterness and unforgiveness, that would just be a statement of fact that I had not experienced Jesus' forgiveness. Also das wäre so gewesen, wenn ich daran festgehalten hätte, an meinem Nichtvergeben, dann wäre das eigentlich eine Bestätigung dafür, dass ich diese Vergebung von Gott auch nicht wirklich erlebt habe. So, as I've talked to people about this, they've said, but that doesn't make sense. Und also wenn ich das Menschen erzähle, oder in der Vergangenheit war das so, dann haben viele geantwortet, aber das irgendwie ergibt das doch keinen Sinn. Or what does that mean? Does that mean that you went to court and you tried to get Terence free from prison? Oder was bedeutet das? Ich meine, hast du versucht, den Fall nochmal aufzurollen, dass Terence aus dem Gefängnis rauskommt? What does it mean to forgive somebody? Was bedeutet es eben, zu vergeben? Let's look at one of the stories that Jesus told. Und schauen wir uns eine dieser Geschichten an, die Jesus erzählte. In Matthew chapter 18. In Matthäus Kapitel 18. And I'm going to read the entire story. Und ich möchte diese gesamte Begebenheit lesen. Because I think that we can't really improve on how Jesus told it. Denn ich glaube, man kann diese Geschichte nicht verbessern, wenn man sie anders wiedergibt, als wie sie Jesus erzählt hat. Verse 21. Matthäus 18, Vers 21. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times? Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus answered, I tell you, not seven times, but 77 times. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern 70 mal sieben. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel so, wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 talents was brought to him. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. The servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. Der Knecht nun fiel nieder und bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. The servant's master had compassion. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt. And he canceled the debt and let him go. Gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahl mir, wenn du etwas schuldig bist. His fellow servant fell to his knees and begged him, be patient with me and I will pay you back. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. But he refused. Er aber wollte nicht. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. Sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. When the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said. I cancelled all that debt of yours because you begged me to. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben? Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? Solltest du nicht auch dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. And here we come to that statement of Jesus. Und hier kommen wir nun zu dieser Aussage Jesu. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn nicht ein jeder seinen Bruder von Herzen vergibt. So we know that the interpretation of this story is fairly straightforward. Und wir kennen die Auslegung dieser Geschichte, die ist ja eigentlich ziemlich eindeutig. God is like the king in this story. Dass Gott wie dieser Herr ist, wie der König in dieser Geschichte. This servant owed the king around 20 million euro. Und der Knecht schuldete dem Herrn um die 20 Millionen Euro. And there was no way he could pay it back. Und da war einfach keine Möglichkeit, das zu bezahlen. How many of you could pay back a debt of 20 million euro? Also wie viele von euch könnten 20 Millionen zurückzahlen? I'm looking for the hand of somebody who can be my friend. Suche jetzt die eine Hand dessen, der mein Freund werden könnte. That is impossible to pay back. Das ist unmöglich zurückzubezahlen. And Jesus's point was, is the debt that we owe God is so incredibly huge, it's impossible to pay. Und der Punkt, den Jesus hier machen wollte mit dieser Summe, war, dass die Schuld, die wir zu bezahlen hätten, ist so unglaublich groß, dass sie nicht bezahlt werden kann. And in comparison, whatever anybody else owes us is very small. Und im Vergleich dazu, was andere Menschen uns schuldig sind, ist im Vergleich immer sehr gering. So, the point of the story is we should forgive others because God has forgiven us so much more. Und so ist der Kern dieser Geschichte, dass wir anderen vergeben sollen, weil Gott uns um so viel mehr vergeben hat. And often we just stop there. Und oft hören wir an diesem Punkt auf. And we say, okay, well, you should forgive. If you don't forgive, I guess you're going to hell. Und wir sagen, okay, also du bist aufgefordert zu vergeben. Wenn du nicht vergibst, gehst du wahrscheinlich Richtung Hölle. And so, what if we struggle though in forgiving, or what if we don't understand what it is? Aber was ist jetzt, wenn wir uns wirklich schwer tun mit einer Vergebung, oder wenn wir nicht genau wissen, was das alles beinhaltet? How do you forgive somebody who has done something terribly hurtful against you? Wie vergibst du jemanden, der etwas ganz Furchtbares gegen dich getan hat? Well, I think one thing is to understand what forgiveness is and what forgiveness is not. Und ich denke, eine der Dinge ist, dass man versteht, was Vergebung ist und was Vergebung nicht ist. The Greek word for forgiveness is aphemi. Und das griechische Wort für Vergebung ist aphemi. And it simply means to cut off or release. Und es bedeutet ganz einfach abschneiden oder freisetzen. It has a picture of open hands. Und es hat dieses Bild der offenen Hände, Arme. So when we speak of forgiveness, it means a releasing of somebody. Und wenn man von Vergebung spricht, dann bedeutet das eine Freisetzung des anderen. Actually, in context of this story, it means releasing of a debt. Und eigentlich, also im Zusammenhang dieser Geschichte, die Freisetzung, die Erlassung einer Schuld. Somebody owes us something. Jemand schuldet uns etwas. We let it go. Und wir lassen es gehen. We owe the bank something. Oder wir schulden der Bank. They send us a letter saying you are released from the debt. Und sie schreiben uns einen Brief und sagen, also die Schulden werden getilgt. We are released. Und we don't have to pay that debt. Wir sind da freigesetzt von dieser Schuld. Wir müssen das nicht mehr begleichen. Now I don't know how many of your banks actually have sent you letters like that. Ich weiß nicht, wie viele Briefe von Banken ihr bekommen habt mit solchen Inhalt. You can talk to me later about my bank. Ihr könnt dann später mit mir über meine Bankinstitut sprechen. But really, what forgiveness is a focus on the forgiver, not on the person being forgiven. Aber der Fokus beim Vergeben ist auf den gelegt, der vergibt, nicht auf den, dem vergeben wird. And so it results in freedom for the person forgiving. Und es entsteht eine Freiheit für den Menschen, der vergibt. The king forgave the debt. Der König in dieser Geschichte hat die Schuld erlassen. The servant should have forgiven his fellow servant's debt. Und der Knecht hätte eben die Schuld seines Mitknechtes auch vergeben oder erlassen sollen. And so we have two different examples here. Und so haben wir hier zwei Beispiele. We have the king who forgave. Den König, der vergeben hat, erlassen hat. And we have the servant who didn't. Und wir haben den Knecht, der das nicht tat. And so when we talk about forgiveness, we're focusing on the debt, not the sinner. Und so ist es bei der Vergebung, dass man auf die Schuld schaut. Es geht um die Schuld und nicht um den Schuldner. And so it's a releasing of the debt. It's not having to do with the person who owed us money in the first place. Und so wird die Schuld erlassen und nicht die Person. Now forgiveness is very important. It's even, I'd have to say, it's totally necessary for our lives. Und totally. Vergebung ist eben lebensnotwendig, vollkommen notwendig in unserem Leben. And the reason it's necessary is because when you cannot live life very long before somebody does something against you that there is no way that they can repay it. Und der Grund ist deshalb, weil man muss nicht sehr alt werden, um in eine Situation zu geraten, wo jemand einem etwas schuldet und es unmöglich wieder gut machen kann. If Terence could raise the dead and raise Joel back from the dead. Also wenn Terence das könnte, wenn er Tote auferwecken könnte und Joel wieder zum Leben bringen könnte, he still could not pay back the debt. Könnte er trotzdem nicht seine Schuld begleichen. Because we've already lost 12 years. Denn es sind inzwischen 12 Jahre vergangen und die sind verloren. There's already the pain. Und der Schmerz ist schon da. There is no way that he can ever pay that debt. Und in dem Sinn ist es unmöglich für ihn, das, was er getan hat, wieder gut zu machen. And the same is true for something that seems like a small debt. Und das gleiche gilt für Dinge, die verhältnismäßig klein dazu sind. When I say something to Diana that I wish I hadn't said, wenn ich etwas ausspreche, Diana, meiner Frau gegenüber, und ich wünsche mir, ich hätte das nicht gesagt, which I've done once or twice in the last 21 years, das ist mir ein oder zweimal passiert in den letzten 20 Jahren, I can't take it back. Ich kann es nicht mehr zurücknehmen. I can say, oh, I'm sorry, I said that. I really wish I didn't say that. Und ich kann sagen, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. But I said it. Aber ich habe es ausgesprochen. The only path for our relationship to be any good is for her to forgive me for what I've said. Und die einzige Möglichkeit, auf dem Weg zu bleiben in unserer Beziehung ist, dass sie mir das vergibt. So no matter how big or small the debt, it is not possible to repay it. Also egal wie groß oder wie klein die Schuld sein mag, es ist immer unmöglich, Schuld zu begleichen. And the second reason forgiveness is necessary is because it's the only way for us to be free. Und der zweite Punkt, warum Vergebung so wichtig ist, weil es die einzige Art und Weise ist, für uns frei zu sein. You see, we tend to look to the person to hurt us to somehow make us feel better. Denn irgendwie, wir schauen dann immer auf die Person, die uns wehgetan hat und versuchen uns dann auf irgendeine Art und Weise besser zu fühlen. We say, well, if only they would recognize what they did and apologize. Und wir sagen, naja, wenn die das nur erkennen würden, was sie getan haben und wenn sie sich die Person entschuldigen würde, then it would be okay. Dann wäre es in Ordnung. But you know what? That would not pay the debt. Aber wisst ihr, das würde die Schuld auch nicht begleichen. In the minute that we put the responsibility of forgiveness on the person who hurt us, und sobald wir die Verantwortung für die ganze Sache auf die Person legen, die uns verletzt hat, then we have no hope. Dann sind wir hoffnungslos. Because it depends on them. Weil die ganze Sache dann von dieser Person abhängt. And notice that the king in the story did not say to the servant, I want to make sure that you ask forgiveness in the right way and that your heart is completely right and you say the right words and then maybe I'll offer you some forgiveness. Und ihr seht ja, dass der König von Anfang an nicht dem Knecht sagt, ich möchte jetzt wirklich wissen, ob dir das wirklich leid ist, dass du das nicht zurückzahlen kannst, ob dein Herz jetzt wirklich darüber zerbricht und wenn du mir das irgendwie zeigen kannst, dann bin ich bereit, einen Teil deiner Schuld zu erlassen. And we know that the servant actually, his heart was not right. Und wir wissen eigentlich, dass das Herz des Schuldners nicht in Ordnung war. We know that because of what he did to the other servant. Und wir sehen das daraus, was er seinem Mitknecht angetan hat. And we know that because he was just he lied and was insincere with the king. Und wir sehen das auch, weil er einfach gelogen hat und dem König gegenüber nicht ehrlich war. We know that he lied because it's not possible for him to pay back 20 million euro. Und wir wissen das, weil es für ihn eben unmöglich war, diese Summe zurückzuzahlen. So we know he was insincere and that his heart was not right. Und sein Herz war eben nicht rein. And yet the king was willing to offer forgiveness. Und trotzdem war der König bereit, ihm Vergebung anzubieten. And release him from the debt. Und ihn freizusetzen von der Schuld. You know, it's been said that bitterness is like taking poison and expecting your enemy to die. Und es ist so, man sagt, also Bitterkeit ist so, wie wenn man selbst Gift zu sich nimmt und dann hofft, dass der Feind stirbt. And that's really true. Und das stimmt. We need freedom. Ja, wir brauchen Freiheit. And the only way that we can get freedom in this area is through forgiveness. Und die einzige Art, Freiheit zu erlangen in diesem Bereich, ist die Vergebung. Now, have you ever been in a situation where you know that you're supposed to forgive, but it's just so hard to do? Und warst du jemals in einer Situation, wo du gewusst hast, ich muss vergeben, aber es ist einfach so schwierig? In fact, I'm willing to bet that most of us have had that situation, that God maybe even purposely put us in the situation where what that person did to us just really tweaks us. That if they had done anything else, we would have been okay. But that one thing, that was bad. Und ich traue mich eben wetten, dass jeder von uns schon erlebt hat, in einer Situation zu stehen, wo einem etwas angetan wurde und man denkt sich, also das ist jetzt wirklich schwierig. Diese Person hätte alles andere mir antun können, aber diese eine Sache, das war wirklich zu viel. And we're like, I see what, you know, Joe had to forgive Mary for, but, you know, I could forgive that. But what this guy did to me, that, I mean, God, what are you doing? That's insane. Und man vergleicht sich dann vielleicht mit anderen und denkt mir, okay, ich verstehe schon, wie das bei denen beiden gelaufen ist, bei Joe und Mary, was er ihr angetan hat, aber bei uns ist das eine ganz andere Sache. And whenever we feel like we cannot forgive, und wenn wir immer dieses Gefühl haben sollten, dass wir nicht vergeben können, there's a reason for it. Dann gibt es immer einen Grund dafür. We believe something that keeps us from forgiving. Und zwar ist es so, dass wir an etwas glauben, das uns davon abhält, zu vergeben. If there was no reason for it, we would freely forgive. Wenn es keinen Grund für dieses Nichtvergeben gibt oder gäbe, würden wir ganz frei vergeben können. But if we believe, for example, that, oh, if I forgive John, that will let him get off scot-free. Aber ein so ein Glaube könnte sein, eine so Überzeugung, naja, wenn ich ihm jetzt vergebe, diesem John, dann setzt ihn das einfach frei ohne Konsequenzen. Or if I forgive Fred, that means that he will hurt me again. Oder wenn ich dem Fred das jetzt vergebe, dann weiß ich genau, es wird wieder passieren. Or perhaps I have a false understanding of forgiveness. Oder ich habe eben ein falsches Verständnis von Vergebung. And I think, man, if I forgive Terrence, that means I have to testify in court, I have to try to get him out of jail, I have to remove all the consequences from his. Und für mich hätte das vielleicht bedeuten können, wenn ich dem Terrence jetzt vergebe, dann heißt das, dass ich vielleicht vor Gericht nochmal aussagen muss und dass ich versuche, ihn von der Konsequenz zu retten. These beliefs are not true. Und alle diese Überzeugungen sind nicht wahr. But they feel true. Aber sie fühlen sich so wahr an. And the only way to resolve those is to offer those up to Jesus and say, you know what? I feel this is true. Und die einzige Möglichkeit, das loszuwerden, ist, dass man diese Überzeugungen Jesus vorlegt und sagt, Jesus, ich halte diese Dinge für wahr. I feel like if I forgive Terence, that ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass wenn ich dem Terence vergebe, that I would be destroyed. Dass ich mich irgendwie selbst zerstören würde dadurch. And allow Jesus to speak to those beliefs. Und erlaube einfach Jesus, lass es zu, dass er zu diesen tiefen Überzeugungen spricht. Because if we don't, if we still believe the lies, denn wenn wir am Festhalten und weiter glauben an diese Lügen, then we can still choose to forgive. Dann können wir uns trotzdem dafür zu entscheiden, zu vergeben. But it'll be like pushing a large rock up a mountain. Aber es ist dann immer so, wie wenn man einen großen Steinblock versucht, einen Berg hinaufzuschieben. Every day we will have to just gut it out and say, I'm going to forgive him. I don't want to, but I'm going to forgive him. Und man muss sich dann jeden Tag vornehmen, ich möchte ihm vergeben, also ich will es eigentlich nicht, aber ich werde ihm vergeben. Because I feel like if I forgive him, I would just be destroyed, but God said to forgive, so I'm going to obey and I'm going to forgive him. Denn ich weiß einfach, ich gehe irgendwie unter in dieser Vergebung, aber Gott hat gesagt, ich muss vergeben und deswegen mache ich das jetzt. And you can live like that. Und man kann sein Leben so führen. And God honors that obedience. Und selbst diese Art von Gehorsam ehrt Gott. But I would suggest also to look at the lies that hold that bitterness in place. Aber ich würde vorschlagen, dass man sich auch die Lügen ansieht, die diese Bitterkeit aufrechterhalten. Because once you're released from those, releasing the debt will be easy. Denn wenn du einmal von diesen Lügen freigesetzt bist, ist das Vergeben wirklich leicht. Perhaps the servant believed that if he forgave his other servant, that he would not be able to feed his family. Vielleicht hat dieser Knecht eben gedacht, wenn er seinen Mitknecht vergibt, wird er nicht mehr in der Lage sein, seine Familie zu erhalten. Because this guy owed him money. Denn dieser Mann schuldete ihm Geld. And if he didn't get his money back, how was he going to feed his family? Und wenn er das Geld nicht bekommt, wie würde er für seine Familie sorgen können? But if he prayed to God and said, I really believe that I cannot support my family. Aber wenn er zu Gott gebetet hätte und gesagt, Gott, ich glaube wirklich, dass ich das nicht schaffe, meine Familie zu erhalten. And unless I get this debt back somehow, there's no way that we can live. Also wenn ich nicht das irgendwie schaffe, dass diese Schuld eingetrieben wird, sehe ich nicht, wie wir es schaffen können finanziell. God will speak to him. Ich denke, in dieser Situation würde Gott zu ihm sprechen. I don't know exactly what he would say, but it might be something like this. Ich wüsste nicht genau, was es wäre, aber vielleicht so ähnlich wie das hier. It might be, it's okay. I'm with you. I will take care of you. Vielleicht etwas wie, es ist gut, es ist okay. Ich bin bei dir. You can just let this go. It's okay. Du kannst diese Schuld vergeben. Es wird gut sein. And the really cool thing about God speaking something to your heart, und das wirklich coole ist, wenn Gott etwas in unser Herz spricht, is that you tend to believe it, dass man es dann eher annehmen kann. And when you believe it, then you can freely release. Und wenn du es annehmen kannst, dann kannst du auch leicht vergeben. And when you forgive somebody, what happens is you have compassion for them. Und wenn du jemanden etwas vergibst, dann hast du gleichzeitig auch ein Mitgefühl für diesen Menschen. This king had compassion for his servant. Und dieser König hatte Mitgefühl, Mitleid mit seinem Knecht. That wasn't possible if he didn't forgive him. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn er ihm nicht vergeben hätte. But I've seen it again and again when somebody forgives whatever horrible thing somebody else has done to them. Aber ich habe das immer und immer wieder gesehen, wenn ein Mensch einem anderen vergibt, dann gibt es dieses Mitgefühl auch für diese furchtbare Sache. They feel compassion for the person. Man hat dieses Mitleid, dieses Mitgefühl mit dem Menschen. They are freed from their bitterness and their hatred. Und man wird freigesetzt von einer Bitterkeit, von einem Hass. And that's replaced with compassion. Und diese beiden Dinge werden ersetzt durch Mitgefühl. For me, compassion means realizing that where Terence is at in jail for the rest of his life. Und für mich hat dieses Mitgefühl bedeutet oder bedeutet es noch einfach diesen Ort, an dem Terence jetzt ist, für den Rest seines Lebens. And to be able to pray, God, give him your peace and joy. Und dass er einfach beten kann, dass Gott ihm seinen Frieden und auch seine Freude geben kann, dort im Gefängnis. Because I know if God doesn't and if he doesn't seek for God, his life is miserable. Denn ich weiß, dass wenn Gott das nicht tut und wenn er das sich nicht von Gott holt, dann ist sein Leben wahrlich trübs. Compassion is a natural byproduct. Und dieses Mitgefühl ist ein natürliches Seitenprodukt, ja, of finding release from our own bondage. Wenn man eine Freisetzung erfährt von seiner eigenen Bindung. It's being able to view the person who has hurt us through the eyes of Jesus. Und es erlaubt uns, die Person, die uns wehgetan hat, durch die Augen Jesu zu sehen. You see, while we were still sinners, Jesus died for us. Es ist ja so, dass während wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns gestorben. He didn't wait for us to say, "Oh, I'm so sorry, I didn't mean to do that." Und er hatte nicht darauf gewartet, dass wir sagen, es tut mir so leid, ich wollte das alles nicht. He died for us 2000 years ago. Sondern Jesus starb für uns vor 2000 Jahren. How many of you have sinned since 2000 years ago? Und wer hat eben seit 2000 Jahren gesündigt? Okay, I guess I'm the only one. He chose to forgive and he had compassion for us. Also er hat sich einfach dafür entschieden zu vergeben und Mitgefühl mit uns zu haben. Now you say, well, if Jesus forgave all of us, all the world's going to heaven, right? Und du magst vielleicht sagen, okay, wenn Jesus uns vergeben hat, dann kommt die ganze Welt in den Himmel. This comes to a very, very important point. Und das führt uns an einen sehr, sehr wichtigen Punkt. And that is that forgiveness and reconciliation are two different things. Nämlich, dass die Vergebung und die Versöhnung zwei verschiedene Dinge sind. When God forgives us and offers us forgiveness, we have a choice. Wenn Gott uns vergibt und uns Vergebung anbietet, dann haben wir eine Wahl. And those of us who say, you know what? I'd rather do it my own way and I don't really care about being with you in eternity. Und manche würden sagen, es ist mir eigentlich nicht so wichtig, ich muss nicht die Ewigkeit mit dir verbringen. Gott wird uns nicht dazu zwingen. He will allow us to go our own way. Er lässt es zu, dass wir unseren eigenen Weg gehen. And so he's offered forgiveness and he's released the debt. Und so hat er Vergebung angeboten und die Schuld also freigegeben, aufgehoben. But there is no reconciliation. Aber es gibt keine Versöhnung. And so this is the difference between forgiveness and reconciliation. Und das ist eben der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Forgiveness has to do with releasing the debt. Vergebung bedeutet eben, die Schuld zu erlassen. Reconciliation has to do with restoring the relationship. Und Versöhnung hat damit zu tun, die Beziehung wiederherzustellen. God has said, as much as possible, live at peace with all people. Und Gott hat gesagt an einer Stelle, so viel an euch liegt, habt Frieden mit allen Menschen. So reconciliation is very important. Und so ist die Versöhnung eben ein sehr wichtiger Punkt. But it is not always possible. Aber es ist auch nicht immer möglich. If I am counseling a young woman who has been abused by her father. Wenn ich Seelsorge einheit habe mit einer jungen Frau, die vielleicht durch ihren Vater missbraucht wurde, and her father is unrepentant and still the same person that he was when he abused her, und sein also ihr Vater ist also tut nicht Buße, hat sich nicht verändert, ist der gleiche Mensch wie damals. It is definitely important for her to release him from the debt. Ist es eben ganz wichtig für sie, ihren Vater, ihrem Vater die Schuld zu vergeben? It's also very important that she not be reconciled to him. Aber es ist auch wichtig, dass sie sich nicht mit ihm versöhnt. Because no counselor would say to her, "Oh, you need to live with your father and just forgive him." Denn kein Seelsorger würde sagen, ja, du musst einfach weiter mit deinem Vater leben und du musst ihm vergeben. So that's a case of maybe when it's not possible to live with peace with this person. Und das ist vielleicht eine Situation, wo es eben nicht möglich ist, im Frieden mit einem anderen Menschen zu leben. You need to have some kind of boundary between you and them. Es ist vielleicht notwendig, dass da eine Grenze gezogen wird zwischen dir und dem anderen. But as much as possible, live at peace with all people. Aber so sehr wie es möglich ist, lebe im Frieden mit anderen. So forgiveness is demanded always. Also Vergebung wird immer gefordert oder ist immer gefragt. Reconciliation is important as much as possible. Und Versöhnung ist gefragt zu dem Grad, wie es eben möglich ist. And if you think it's not possible for reconciliation, then pray a lot and counsel with people you trust a lot, just to make sure it's not your own sin that's keeping that from happening. Und wenn du denkst, dass Versöhnung nicht möglich ist, dann bete viel darüber, besprich dich mit anderen Menschen darüber, such dir eine Seelsorge, um sicherzugehen, dass es nicht einfach deine eigene Schuld ist, die das verhindert. You see, forgiveness can be done without the participation of the offender. Denn die Vergebung kann ja stattfinden, ohne dass der Schuldige anwesend ist. No matter what Terence does, or even if I even meet Terence or know Terence, I can choose to forgive him. Also egal was der Terence macht oder wo er ist, ob ich ihm je begegne, ich kann mich dafür entscheiden, Terence zu vergeben. But reconciliation requires the offender to take full responsibility for their acts with a repentant and contrite heart. Aber Versöhnung braucht eben, dass der verletzt hat, die volle Verantwortung dafür übernimmt, Buße tut und auch dazu steht. And so I can forgive without the other person's participation. Und so kann ich vergeben, ohne dass der andere mitmacht. But reconciliation takes both of us. Aber Versöhnung braucht beide. And so the message today is, it is absolutely important to forgive. Und so ist die Botschaft zusammengefasst, dass es absolut notwendig ist, zu vergeben. Our very relationship with God hangs on this point. Denn unsere Beziehung zu Gott hängt an diesem Punkt. Our eternal future hangs on this point. Und auch unsere ewige Zukunft ist von dieser Sache abhängig. And it is important to be reconciled. Und es ist ganz wichtig, auch versöhnt zu werden. When possible. Wenn es möglich ist. And when not possible, make sure that it's not possible. Und wenn es nicht möglich ist, dann sei dir eben sicher, dass es nicht möglich ist. So whatever happens to this debt when we forgive, where does the debt go? Also, wenn diese Schuld jetzt erlassen wird, wo ist jetzt diese Schuld? Wo kommt sie hin? It remains unpaid. Sie bleibt einfach unbezahlt. But you know what? If you don't forgive, it still remains unpaid. Aber die Sache ist die, wenn ich die Schuld nicht erlasse oder vergebe, bleibt sie trotzdem unbezahlt. There's no way for the debt to be paid. Denn es gibt keine Möglichkeit, die Schulden zu bezahlen. So it remains unpaid, but compassion swallows up the pain of the debt and allows it to be released. Also es bleibt unbezahlt, aber das Mitgefühl schluckt sozusagen die Schwere der Schuld und setzt sie frei. And so it no longer has that pain. Und deswegen ist dieser Schmerz auch nicht mehr da. So let's just talk real quickly about some principles of forgiveness. Und ich möchte noch kurz ein paar Prinzipien der Vergebung besprechen. And then we'll be done. First of all, we have to make an accounting of we have to acknowledge the things that have been done against us. Also erstens, wir müssen die Dinge wirklich erkennen oder annehmen, sehen, die sozusagen uns angetan wurden. We can't merely say, oh yeah, God, I forgive everybody who's done whatever against me. Also man kann nicht sagen, okay, Gott, ich vergebe jeden, der irgendwann einmal irgendwas gegen mich gesündigt hat. It's specific. Es ist immer spezifisch. Now this doesn't mean you sit down and try to remember everybody who's ever offended you. Und das bedeutet auch nicht, dass man sich hinsetzt und sich Gedanken macht, wer hat mir jemals in meinem Leben etwas angetan. But when things come up, when you feel this pain of unforgiveness and bitterness. Aber wenn das einfach hochkommt und wenn du das fühlst, dieses Gefühl der Bitterkeit und des Nichtvergebens. You must address it and say, yes, this person owes me 20 million euro. Und dann musst du das ansprechen und festmachen und sagen, ja, diese Person schuldet mir 20 Millionen Euro. And if we look to the offender for restitution, we'll only be wounded more and more. Und wenn wir uns an den Schuldner wenden, um Wiedergutmachung zu finden, dann werden wir wahrscheinlich nur noch mehr verletzt werden. Because they can't pay it. Weil der Schuldner das nicht bezahlen kann. Anger is a normal reaction to injustice, but it must be released before freedom comes. Und der Ärger ist auch eine ganz normale Reaktion gegen Ungerechtigkeit, aber der Ärger muss eben auch losgelassen werden. And like I said before, the present attitude and behavior of the one who has hurt us is not important, it's not critical for forgiveness. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, die Einstellung, die der Schuldner hat, der ganzen Situation gegenüber, ist nicht wichtig, ist nicht wichtig für die Vergebung. Genuine forgiveness requires that we know compassion. Echte Vergebung heißt eben, dass wir auch Mitgefühl haben. Forgiveness may have no impact on the person whose debt is cleared. Und es kann auch sein, dass meine Vergebung überhaupt keinen Einfluss oder keine Wirkung auf die Person hat, die mir schuldet. And forgiveness should not be confused with reconciliation. Und Vergebung darf eben nicht mit Versöhnung verwechselt werden. If your pain won't stop until the other person changes, there is no hope for you. Und wenn dein Schmerz nicht aufhört, bis sich nicht die andere Person geändert hat, dann gibt es echt keine Hoffnung für dich. The only way of hope and freedom is through forgiveness. Die einzige Hoffnung, die du hast, und die einzige Hoffnung auf Freiheit, ist die Vergebung. Let's pray. Wir wollen beten. Father, I just thank you for the incredible, extravagant forgiveness that you have given us through Jesus. Und Vater, ich danke dir für die unglaubliche Vergebung, die du uns angeboten hast durch Jesus. We only are beginning to sense the extent of that. We have no idea. Wir fangen erst an, Herr, zu begreifen, was das alles beinhaltet. Wir verstehen das nicht wirklich. We begin to accept it, but we don't realize how deep it is. Und wir fangen an, es anzunehmen, aber ergründen die Tiefe nicht wirklich. And if ever we're tempted not to forgive somebody else, und wenn wir immer in der Versuchung stehen, jemand anderem nicht zu vergeben, we just know that we don't know your forgiveness very well. Dann wird uns einfach klar, dass wir deine Vergebung nicht sehr gut verstehen. Help us to know more and more the depths of your love for us. Und hilf uns wirklich zu begreifen, Herr, die Tiefe deiner Liebe zu uns. Help us to hold other people's debts with open hands. Und hilf uns wirklich, die Schulden der anderen Menschen mit in offenen Händen zu halten. And release them. Und dass wir diese Schuld freisetzen und die Menschen. Free us from the lies that keep that bitterness in place. Und befreie uns von den Lügen, die Bitterkeit festhalten. Make us aware of those. Und mach sie uns bewusst. Speak to us and speak truth into our lives. Sprich zu uns, sprich Wahrheit in unser Leben. Because the truth will set us free. Denn die Wahrheit wird uns frei machen. We need your truth. Wir brauchen deine Wahrheit. Forgive us for not forgiving. Vergib uns, wenn wir nicht vergeben. Help us to believe you. Und hilf uns, dir zu vertrauen. Break our hearts, Lord. Brich unsere Herzen. Help us to understand the depth of our own depravity. Und hilf uns, die Tiefe unseres eigenen Verderbens zu sehen. So that we can treat others with your love. Dass wir wirklich andere auch mit deiner Liebe begegnen können. Thank you for what you're doing already. Danke für alles, was du bis jetzt schon tust. Thank you for changing us. Und danke, dass du uns veränderst. Amen.